lernen, hab keinen Modepreis gewonnen. Bei mir läuft Forskins und Techniks Number One. So geht es seit Jahren, so wird es auch bleiben. Ich bin ein Fremdkörper in euren Plastikzeiten. Tradition schlägt jeden Trend. Auf euch gebe ich einen Scheiß, denn ich fühle diese kleine, verrückte Sache, die Stolz heißt. Ich bin Skinhead mit Passion, ihr könnt mich dafür gerne hassen. Ich bleib nur stolz auf meine Freunde, meine Heimat und meine Klasse. Schwule Bärte, Teil der Hipster-Mode. Metalcore-Faggots, euch soll der Teufel holen. Das Frau der alten Schule, nur er weckt meine Gier. Skin and Rock'n'Roll, euch Gambier. Tradition schlägt jeden Trend. Auf euch gebe ich einen Scheiß. Denn ich fühle diese kleine, verrückte Sache, die Stolz heißt. Ich bin Skinhead mit Passion, ihr könnt mich dafür gerne hassen. Ich bleib nur stolz auf meine Freunde, meine Heimat und meine Klasse. Ich steh auf Don Martens und bin Sherman Hemd. 100% Skinhead, Tradition schlägt jeden Trend. Ich steh auf kleine Gags, das Herzstück unserer Szene. Es bleibt nur Verachtung, wenn ich Festival sehe. Tradition schlägt jeden Trend. Auf euch gebe ich einen Scheiß. Denn ich fühle diese kleine, verrückte Sache, die Stolz heißt. Ich bin Skinhead mit Passion. Ihr könnt mich dafür gerne hassen. Ich bleib nur stolz auf meine Freunde, meine Heimat und meine Klasse.